Die Eukalyptusbäume trocknen den Boden bis in die Tiefe aus. Sie entziehen den anderen Gewächsen das Wasser. Und nach jedem Waldbrand sind es ihre Samen, die als erste wieder austreiben und so alle anderen Pflanzen verdrängen. Dadurch, dass der Eukalyptus regelmäßig seine trockenen Äste abwirft, spart er Wasser und fördert das Entfachen der Brände, die zwar nicht dem einzelnen Baum, aber der Verbreitung der Gattung so förderlich sind. Auch durch sein stark ölhaltiges Holz entzünden sich seine Stämme leichter als die anderer Bäume. Zwischen den Stämmen der neu aufgewachsenen Wälder ist der Boden kahl und die Erde rötlich von den Bränden. Die Blätter des Eukalyptusbaums rauschen viel lauter als die aller anderen Bäume, die Ludwig jemals rauschen gehört hat. Wenn die Weide schon groß ist und mit ihren Haaren die Fische kitzelt, wirst du immer noch hier zu Besuch sein, bei deinen Cousins oder Cousinen, und dich daran erinnern, dass du geholfen hast, sie zu pflanzen, sagt die Großmutter Hermine zur kleinen Doris. Meine Cousins oder Cousinen? Fragt Doris. Man kann nie wissen, sagt Arthur und lächelt seiner zukünftigen Schwiegertochter Anna zu. Hermine sagt, die schwimmen jetzt noch in Abrahams Wurstkessel. Kann man die essen? Fragt Doris. Unsinn, sagt Ludwig, ihr Onkel, und sagt, komm, hilf mir. Beide treten die Erde um den Stamm herum fest. Mit einem Paar großer Schuhe, gekauft 1932, 35 Mark, und einem Paar kleiner bloßer Füße. Heim. Elliot und die kleine Elisabeth laufen vor dem sich hin und her wendenden Strahl des Rasensprengers davon, lassen sich nass spritzen, rennen wieder. Elliot reißt ein Blatt vom Feigenbaum und wedelt mit dem Blatt die Wassertropfen zu Elisabeth hin. Elisabeth reißt auch ein Blatt ab und hält es sich vor das Gesicht, um sich vor dem großen Bruder zu verstecken. Doris hebt ein paar Eicheln auf und schmeißt sie in den See. »Schau mal, Fische«, sagt sie und zeigt ihrem Onkel Ludwig die kreisrunden Wellen. »Petri Heil. Drüben beim Architekten ist morgen Richtfest.« Ludwig ruft, »Was spielt ihr denn da?« Die kleine Elisabeth flüstert ihm hinter vorgehaltenem Feigenblatt zu, »Die Vertreibung ins Paradies.« Hermine und Arthur, seine Eltern. Er selbst, Ludwig, der Erstgeborene. Seine Schwester Elisabeth verheiratet mit Ernst, die Tochter der beiden, seine Nichte, die Doris. Dann seine Frau Anna. Und nun die Kinder, Elliot und die kleine Elisabeth, genannt nach seiner Schwester. Doris, sagt der Großvater Arthur, wir holen jetzt Wasser und gießen den Baum an, damit er gut wächst. Ludwig weiß, dass es wegen der häufig herabfallenden trockenen Äste nicht ungefährlich ist, unter einem Eukalyptuswald eine Rast einzulegen. Aber er hört die Blätter so gern rauschen. Daheim hat er gern Klavier gespielt. Daheim war er Tuchmacher, wie sein Vater. Hier hat er eine Autowerkstatt eröffnet und sich spezialisiert auf Kupplungen und Bremsen. Hier muss sich sein Gärtner von einem Beamten einen Bleistift ins krause Haar stecken lassen. Der Bleistift hält. Daraufhin bekommt der Gärtner ein C in seinen Pass gestempelt und ihm wird der Eintritt in öffentliche Parks verboten. Seit er, Ludwig, hier ist, hat er noch kein Klavier wieder angerührt. Die kleine Elisabeth spielt hier sein Spielen. Sie nimmt Unterricht und lernt schnell, als habe sie, noch bevor sie geboren war, immerhin das von daheim mitnehmen können, was kein Gewicht hat, die Musik. »Wie heißen nochmal die Berge am Grunde des Sees?« fragt Doris ihren Großvater. »Welche Berge?« fragt Arthur zurück. Ludwig sagt, »Der Gärtner von links hat es Doris vorhin erzählt. Gurkenberg und Schwarzes Horn, Käperling, Hofte, Nackliger und Bulzenberg und Mindersberg.« »Nackliger«, wiederholt das Mädchen und kichert. Elisabeth sagt, »So ein Gedächtnis wie mein Bruder hätte ich auch gern.« Von drüben hört man das Klopfen der Zimmerleute. Sie sind mit dem Dachstuhl so gut wie fertig. Heil. »Ein Schilfdach wollen sie machen«, sagt Arthur, der Vater. »Wär vielleicht was«, sagt er, »auch für euer Badehaus.« »Mal sehen«, sagt Ludwig.